Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Mord nach Noten. Ich las gerade einen Bericht über einen PR-Berater, der sich selber als Waschmittel verkauft hatte und danach als Weichmacher in der Kläranlage endete, als ein Mann mein Büro betrat. Er trug eine abgewetzte Lederjacke und Stiefel, die aussahen wie eine Stichwaffe aus dem 19. Jahrhundert. Tag, mein Name ist Custer, aber alle nennen mich Jimmy. Da kann ich auch nichts dran ändern. Noch nichts. Ich habe ein ganz anderes Problem. Das erstaunt mich nicht. Jemand will mir das Geschäft vermiesen. So, so. Und was machen Sie für Geschäfte? Ich bin Konzertveranstalter. Und davon kann man leben? Ich bin die Nummer eins in der Branche. Hab mich auf härtere Sachen spezialisiert. Hardcore und so. Harte Sachen? Hab gar nicht gewusst, dass Pornomusik live aufgeführt wird. Sie verstehen wohl gar nichts von Musik. Noch nie was von Hardcore gehört? Trash, so Zeugs? Klingt übel. Unter uns gesagt. Ich mag das Zeug auch nicht besonders. Aber die Kids fahren völlig drauf ab. Soll ich Ihnen mal erklären, was das für Musik ist? Ach, wissen Sie, über Musik zu reden ist etwa gleich idiotisch wie Bücher zu essen. Sagen Sie mir, was Sie von mir wollen, und ich esse dafür das Telefonbuch nicht auf. Okay, coole Sache. Wie gesagt, mir will jemand das Geschäft vermiesen. Seit einiger Zeit erhalten wir vor den Konzerten jeweils Bombendrohungen. Einmal mussten wir sogar ein Konzert abbrechen. Und die Leute werden langsam unsicher. Ja, die Besucherzahlen gehen zurück. Ja. Vielleicht lassen sich die zwischenzeitlich ein neues Trommelfell einpflanzen. Nein, normalerweise ist der Laden gerammelt voll. Ja. Haben Sie irgendeinen Verdacht? Na, nichts Konkretes. Als wir die Konzertsäle durchsuchten, fanden wir immer einen Kalender, auf dem ein Datum rot angestrichen war. Aber es ist jedes Mal ein anderes Datum und es rückt immer näher zum jeweiligen Konzerttag. Also, ich vermute, dass eines Tages das Datum mit dem Konzerttag übereinstimmen wird. Und Sie glauben, dass dann eine Bombe hochgeht? Ich hoffe es nicht. Aber wenn so etwas geschieht, bin ich ruiniert. Haben Sie Konkurrenten, die gerne die Nummer eins werden möchten? Ja, habe ich auch schon dran gedacht. Aber die würden sich selber auch schaden, wenn so etwas passiert. Nein, das muss jemand von außerhalb sein. Und was soll ich tun? Heute Abend habe ich wieder ein Konzert. Schauen Sie sich beim Eingang um. Wir können nicht alle Leute durchsuchen, aber vielleicht verdienen was auf. Ich nahm den Fall an. Ich kaufte mir Ohrenpfropfen und legte mich ein wenig hin. Am Abend verließ ich mein Büro und ging zu dem Konzertsaal. Es war ein ziemlich großer Schuppen. Als die Kasse und die Türen geöffnet wurden, stellte ich mich unauffällig neben den Eingang. Es dauerte nicht lange, bis ich eine verdächtige Person entdeckte. Was machen Sie denn da? Ich durchsuche Ihre Taschen. In Ihrem Alltag geht man nicht mehr an solche Anlässe. Schämen Sie sich. Was soll das? Mein Sohn spielt heute. Er ist Gitarrist. Moment mal, haben Sie einen Kalender dabei? Was denn für einen Kalender? Wenn Sie nicht sofort aufhören, mich zu betatschen, hole ich Jimmy. Ich ließ die Frau los. Mein Blick fiel auf eine andere, jüngere Frau, die unter ihrem Pullover etwas verbarg, das wie ein Karton aussah. Sie schaute sich unauffällig um. Ich ging auf sie zu und überrumpelte sie. Heute nicht. Wie bitte? Ich sagte, heute nicht. Was soll das? Das Datum. In Ihrem Kalender stimmt das Datum nicht. Blödsinn. Wer sind Sie? Was wollen Sie von mir? Ich will Ihren Kalender. Ach so. Haben Sie es endlich herausgefunden? Albernes Spiel. Hab nie begriffen, worum es eigentlich geht. Was denn für ein Spiel? Dieser alte Knacker hat mir jeweils einen Hunderter bezahlt, wenn ich einen dieser albernen Kalender im Konzertsaal verstecke. Sein Spiel, das er sich für einen Freund ausgedacht hat. Sind Sie der Freund? Nein. Mhm. Aber Sie kommen jetzt mit mir hinter die Bühne. Hey, Moment mal. Dafür will ich aber mehr als ein Hunderter. Wie wär's mit 2 Jahren? Hast wohl deine Eier zu lange gekocht, was? Sie sträubte sich ein wenig, aber dann folgte sie mir doch hinter die Bühne. Es dauerte eine Weile, bis ich den Raum fand, in dem mein Klient untergebracht war. Ich trat einfach ein. Die junge Frau folgte mir. Hey, da liegt einer. Tatsächlich. Ist der ins Jenseits entflogen? Sieht ganz danach aus. Ja. Kann ich jetzt wieder verduften? Ich möchte mir das Konzert anschauen. Ist auch nicht viel besser als das Betrachten einer Leiche. Sind Sie von der Polizei oder was? Nein, aber die wird auch gleich da sein. Das da ist dieser Jimmy Custer. Und er ist zweifellos erschossen worden. Und Sie haben die Kalender verteilt. Na und? Ist der Typ etwa mit einem Kalender erschossen worden? Die Frau verzog ihr Gesicht und versuchte, eine säuerliche Miene aufzusetzen. Es gelang ihr nicht sehr gut. Draußen tobten ein paar Musiker auf der Bühne und in dem kleinen Raum tobte die junge Frau, weil die Polizei es nicht zuließ, dass sie sich das Inferno auf der Bühne ansehen konnte. Eine Frechheit ist das. Freiheitsberaubung. Ich werde mich bei Ihren Vorgesetzten beschweren. Tun Sie das ruhig. Aber zuerst beantworten Sie mir einige Fragen. Muss ich das? Was schauen Sie mich an? Ich bin kein Anwalt. Und selbst wenn ich einer wäre, würde ich Sie garantiert nicht verteidigen. Kommt davon, wenn man jemandem einen Gefallen machen möchte. Hab schon immer gewusst, dass ich zu viel Vertrauen habe. Vertrauen hin oder her. Ich möchte jetzt von Ihnen ganz genau wissen, wie der Mann aussieht, für den Sie diese Kalender an den Konzerten deponiert haben. Der Mann ist alt. Mehr weiß ich nicht. Und Sie haben von ihm Geld gekriegt. Na und? Er hat mir gesagt, es sei eine Überraschung für einen Freund von ihm. So eine Art Spiel oder was. Aha. Und die Spielregeln hat er Ihnen nicht erklärt? Nur, dass diese Kalender Anhaltspunkte seien. Eine Art Rätsel halt, was weiß ich. Der Polizist schüttelte den Kopf. Dann ging er zu dem Mediziner, der die Leiche von Jimmy Custer untersucht hatte. Er nickte einige Male, während ihm der Mediziner einige Fakten oral verabreichte. Schließlich wandte er sich wieder der jungen Frau zu. Wie heißen Sie eigentlich? Patty Schmidt. Aber meine Freundin nennt mich Patricia. Aha. Wo haben Sie sich eigentlich mit diesem alten Mann getroffen? Im Café zum Nierenstein. In der Zeitung hat er jeweils ein kleines Inserat gemacht. Eigentlich nur ein Satz. Ein Konzert für Patricia. Ja. Da wusste ich, dass er am Nachmittag wieder im Café Nierenstein saß. Aber ich weiß weder, wie der Mann heißt, noch was das alles bedeuten soll. Wenn's recht ist, verziehe ich mich jetzt wieder. In meinem Büro warten 2 Spinnen und 3 Fliegen auf mich. Und 3 Fliegen können sich nicht irren. Sie haben wohl zu alledem überhaupt nichts zu sagen, Maloney. Ach, wissen Sie, diese schreckliche Musik, ein toter Klient und dazu noch die gelben Zähne eines Polizisten, das ist ein bisschen viel aufs Mal. Kann ich jetzt auch endlich gehen? Nein, Sie kommen mit. Wir brauchen Ihre Aussage schriftlich. Und lassen Sie sich unterwegs eine bessere Geschichte einfallen. Ehe die junge Frau einen Tobsuchtsanfall kriegte, verließ ich den Raum und drängelte mich zum Ausgang. In meinem Büro suchte ich mir die Nummer des Cafés Nierenstein heraus. Doch es meldete sich niemand, als ich dort anrief. Also versuchte ich es in Jimmy Custers Wohnung. Eine Frau öffnete mir. Wenn Sie zu Jimmy wollen, kommen Sie zu spät. Er ist tot. Ich weiß. Sind Sie seine Frau? Seine Freundin, Buchhalterin und Haushälterin. Suchen Sie sich raus, was Ihnen am besten gefällt. Bleiben wir vorerst mal bei der Freundin. Sie scheinen nicht gerade erschüttert zu sein über Jimmys Tod. Ach, wissen Sie, seit er ein Großer im Geschäft geworden ist, habe ich ihn kaum noch gesehen. Und wenn, dann war er entweder müde oder sauer. Hat er Ihnen von den Bombendrohungen erzählt? Er hat von kaum etwas anderem gesprochen in letzter Zeit. Er sagte immer wieder, dass die ihn fertig machen wollen. Aha. Und wer ist die? Keine Ahnung. Ich ließ es dabei bewenden und ging wieder zurück in mein Büro. Das Telefon klingelte. Ich ließ es eine Weile klingeln und nahm dann ab. Neuigkeiten, Maloney. Wir haben im Fall Custer soeben eine Tatverdächtige festgenommen. Diese Patty Schmidt, nehme ich an. Wenn Sie mich fragen, ist die so harmlos wie ein Walkman ohne Batterien. Das wissen wir, Maloney. Nein, wir haben Custers Freundin festgenommen, Frau Bernett. Wieso? Haben Sie eine Pistole in Ihren Seidenstrümpfen gefunden? Nein. Aber wir haben einen Zeugen, der diese Bernett im Konzertsaal gesehen hat. Und ein Musiker hat ausgesagt, dass es zwischen Jimmy und dieser Bernett zu einem heftigen Streit gekommen ist. Und raten Sie mal, wo dieser Streit stattfand. Was weiß ich? Vielleicht mitten in Ihrem Hörgerät. Falsch, Maloney. Die beiden haben sich in jenem Raum gestritten, in dem Sie später die Leiche fanden. Na? Was sagen Sie nun, Maloney? Ich sagte gar nichts und legte den Hörer auf und mich nieder. Schließlich steht schon in der Bibel, dass er es den Seinen im Schlaf gäbe. Ich hatte bloß noch nicht herausgefunden, was es genau war, was da im Schlafe auf unser Eins niederging. Die Polizei war wieder einmal zufrieden. Nur unser Eins rümpfte die Nase und machte sich auf den Weg in jenes Café Nierenstein, in dem dieser mysteriöse alte Mann angeblich Kalender verteilte. Ich setzte mich unauffällig in eine Ecke. Ein unbeholfener Kellner kam auf mich zu und kippte die Zuckerdose über meine Hose. Tut mir leid, Maloney, aber die Hose müssen Sie sowieso wieder einmal waschen. Hat man Sie endlich von der Pensionsliste gestrichen oder jobben Sie hier schwarz, um Ihre Alimente zusammenzukriegen? Aber nicht doch, Maloney, ich habe keine Kinder. Die Kinder, die Sie nicht haben, werden Ihnen dafür dankbar sein. Das verstehe ich nicht. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Wie wär's zum Beispiel mit einem doppelten Pfefferminztee? Muss das sein? Gehe ich recht in der Annahme, dass Sie hier auch nach dem unbekannten alten Mann Ausschau halten? Genau, Maloney. Reine Routine. Es soll niemand behaupten, dass wir nicht jeder erdenklichen Spur nachgehen. Und diese Frau Burnett? Ist noch in Untersuchungshaft. Sie behauptet, dass sie nach dem Streit mit diesem Jimmy Custer den Konzertsaal verlassen habe und danach nach Hause gegangen sei. Ein miserables Alibi. Ich hätte der Frau etwas mehr zugetraut. Tja, ich muss jetzt leider wieder arbeiten, sonst falle ich hier noch auf. Er verließ meinen Tisch und rempelte einen jüngeren Mann an, der rückwärts über einen Cocker Spaniel stolperte und sich den Kopf am Knie einer Frau anstieß. Die Frau sprang von ihrem Stuhl und riss dabei mit einer Handbewegung ein Bild von der Wand, dessen Glasrahmen zerbrach und einige Scherben landeten in einer Cremeschnitte am Nebentisch. Ansonsten verhielt sich der Polizist unauffällig und zurückhaltend. Ich wartete noch eine Weile und verließ dann das Café. Etwas später stand ich einer Frau gegenüber, die es sich gewohnt war, seltsame Wünsche zu erfüllen. Haben Sie den Text bereits formuliert oder möchten Sie lieber ein Bild abdrucken? Weder noch. Ich möchte bloß eine Auskunft. Tut mir leid. Ich nehme bloß Inserate entgegen. Ja, zum Beispiel von älteren Herren, die ein Konzert für Patricia geben. Ach so, soll das Inserat morgen wieder erscheinen? Nein. Ich möchte bloß wissen, wie der Herr heißt, der das Inserat aufgegeben hat. Keine Ahnung. Der Herr hat ja jeweils bar bezahlt. Und wie viel Inserate muss ich bei Ihnen aufgeben, damit Sie mir mehr verraten? An den Inseraten verdiene ich nichts. Wie viel wollen Sie? 200. Ich kramte in meiner Brieftasche und klaubte 200er hervor, die ich mir für solche Gelegenheiten aufgespart hatte. Sie sahen ein wenig zerknittert aus und waren auch sonst nicht mehr die Jüngsten. Der Mann heißt Heinz Lauritz und er wohnt an der Oberdorfstraße 12. Sie sind ja noch teurer als die Telefonauskunft. Dafür stecke ich nicht in den roten Zahlen. Da hatte sie auch wieder recht. Auf diese Art und Weise erleichtert ging ich an die Oberdorfstraße 12 und klingelte bei Herrn Lauritz. Ein schüchterner älterer Herr öffnete mir. Sie wünschen? Ich komme von der staatlichen Kalenderkontrolle und wollte mal nachschauen, ob bei Ihnen die kritischen Tage noch vorhanden sind. Wie bitte? Sie sind doch dieser Heinz Lauritz, der Kalender und Bombendrohungen unters Volk bringt. Ach so, ja. Ich habe mir schon gedacht, dass die Polizei eines Tages bei mir aufkreuzen wird. Ich überzeugte ihn davon, dass ich mit diesem Verein nichts zu tun hatte. Und er ließ mich dafür in der guten Stube Platz nehmen. Ich habe diese Musik noch nie gemocht. Wenn alle, die irgendeine Musik nicht mögen, deshalb Bombendrohungen machen, wäre ganz schön was los in dieser Stadt. Ich weiß, aber sehen Sie, ich bin davon überzeugt, dass das Teufelsmusik ist. Diese Musiker wollen doch einfach unsere Jugend verderben. Ach, wissen Sie, die Jugend verdirbt in der Regel erst mit dem Alter. Ist ein natürlicher Prozess. Und diese Rockmusiker sind viel zu dämlich, um jemanden ernsthaft zu gefährden. Trotzdem, als dieser Custer plötzlich meine Tochter, wie soll ich sagen, also regelrecht verführt hatte sie. Und sie schwärmte nur noch von diesem Mann. Grauenhaft, sage ich Ihnen. Dabei hat sie schon als 7-jährige Rilke gelesen. Da sehen Sie, wohin das führen kann. Mit Mickey Maus wäre das vielleicht nicht widerfahren. Ich musste einfach etwas gegen diesen Custer unternehmen. Mord ist ein bisschen gar viel an unternehmerischem Risiko. Mit Mord habe ich nichts zu tun. Die Bombendrohung nehme ich auf meine Kappe. Aber Mord? Nein. Das ist unter meiner Würde. Er schaute mich würdevoll an und zeigte mir dann noch ein Foto seiner Tochter. Sie war jung und hübsch und ihr Vater alt und stolz. So geht das. Ich ließ Herrn Lauritz in seiner heilen Welt zurück und besuchte die unheilige Welt des Polizeipräsidiums. Alles Paletti, Maloney. Die Frau Bernet ist wohl doch unschuldig. Und den alten Mann haben wir ausfindig gemacht. Hat uns eine Menge Arbeit gekostet. 200, nehme ich an. Über so etwas reden wir nicht. Sie können sich die Mühe ersparen, der Mann ist unschuldig. Das kann nicht sein, Maloney. Zwei Unschuldige aufs Mal übersteigt unser Budget. Wir haben recherchiert, Maloney. Dieser Lauritz ist ein fanatischer Gegner dieser Rockmusik. Und seine Tochter hatte ein Verhältnis mit diesem Jimmy Custer. Ist doch ein prima Motiv. Ja, für Frau Bernet. Ich wette, dass sie demnächst gestehen wird. Die Wette halte ich. Der Verlierer zahlt eine Flasche Wein. 2 Tage später saß ich vor einem übel riechenden Glas Wein. Das hat man davon, wenn man sich auf Wetten mit Polizisten einlässt. Frau Bernet wanderte hinter Gitter. Herr Lauritz nur bedingt. Und seine Tochter verliebte sich wenig später in einen drogensüchtigen Geigenspieler. Man kriegt in diesem Leben selten das, was man sich erträumt, aber noch seltener das, was einem gut tut. Noch während ich darüber nachdachte, spülte ich den Wein runter in die Toilette.